Yo, Sascha, es ist Freezy Trap und Kerstin Weiß. Ich hab da Nusslikör in der Hand. Pass auf, ich schenk mir jetzt ein Stamperl. Hörst du das, Rina? Ich weiß nicht, ob man das jetzt Rina gehört hat, aber Prost auf die. Prost auf den 25er. Freezy Trap und Kerstin Weiß. Jahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir den ärgsten Scheiß. Alles Gute zum Vierteljahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir den ärgsten Scheiß. Hallo Sascha, heute vor 25 Jahren bist du gekommen und hast nur immer keine Hunger, aber mach da nix draus. In Trap gingen Sascha aus. Hallo Sascha, es ist der Geburtstag. Dass ich dich nicht persönlich kenn, find ich urschad. Dass Sebastian hat wöhn, dass ich dir ein Lied schreib. Gemeinsam mit der Kerstin, also schenkt er ein Bier. Prinz Komanek, bist vom Radler zu. Mama hat mir gesagt, du bist ein braver Bub. Wenn's um Brettspüle geht, sei dir sicher, dass ich gewinn. Bei Schachmühle etc. bin ich der King. Beim Dreistil bist du gern, wann ich dort bin. Und mit beim Battle Rap. Die Teen ist Kill, dass du der freien Chefs nennst. Das weiß ich ja, weißt, was ich nur weiß, dass du Masken magst. Alles Gute zum Vierteljahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir den ärgsten Scheiß. Alles Gute zum Vierteljahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir Scheiß. Sascha, du bist ein Pen und Paper Fan. Es ist cool, so wie du bist, verfolgst nicht jeden blöden Trend. Es gab aber nur so viel, was ich über die Rappen kennt. Was ich da so mitkrieg, bist du freaky, so wie Pepper Ann. Was? Ich schenk dir ein paar Gummibärchen. Vielleicht wachsen da wieder ein paar Härchen. Ich hab gehört, du hast einen Mega-Penis. Doc freut sich die Steffen, sie sagt schönes. Mit dem Murphy hab ich schon lustige Zeiten verbracht und mit einem South Park auch geschaut. Meistens bei Nacht in Skylander Socken bist du ganz involviert. Du bist mein größter Fan, danke dafür. In einem Käfig sitzt der Vogel, ja, schreit, er ist mein Freund. Und der Vogel bringen ihn ärgsten Scheiß. Kebab Döner, nachher ist er immer schlecht. Friss einmal nicht, das ist dein eigenes Pech. Alles Gute zum Vierteljahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir den ärgsten Scheiß. Alles Gute zum Vierteljahrhundert, 25 Uhr, es ist wirklich nicht unbrach. Schinkos und Friese und Kerstin Weiß, wir zwei liefern dir den ärgsten Scheiß.